Kundgabe 8000. Empfangen am 23.09.1961. Wiederverkörperung aus besonderer Begründung. Jeder einst gefallene Urgeist muss sich selbst im freien Willen zur Vollendung bringen. Und das erfordert eine endlos lange Zeit der Entwicklung aus der tiefsten Tiefe zur Höhe. Es ist dieser Entwicklungsprozess ein Vorgang, der meiner ständigen Hilfe bedarf, weil das Wesen anfänglich so schwach ist, weil es über keinerlei Kraft verfügt, so dass meine Kraft mithelfen muss, um diese Aufwärtsentwicklung möglich zu machen. Ich musste den gefallenen Wesenheiten immer so viel Kraft zuführen, dass sie eine ihnen zugewiesene Bestimmung erfüllen konnten. Es musste ihnen eine dienende Tätigkeit ermöglicht werden und es schritt das Geistige unwiderruflich in seiner Entwicklung fort. Immer wieder habe ich euch erklärt, warum diese dienende Tätigkeit verrichtet werden musste und dass undenkliche Zeiten dazu nötig waren, bis das gefallene Urwesen sich als Mensch verkörpern durfte. In diesem letzten Stadium als Mensch besitzt das Urwesen jedoch den freien Willen, der sowohl die letzte Vollendung zustande bringen, als auch den erneuten Abfall zur Tiefe veranlassen kann. Der freie Wille also kann die restlose Freiwerdung aus der Form anstreben. Und es wird dem Menschen dann auch die Kraft zugehen, das Werk der Vollendung auszuführen. Und er geht dann als lichtvoller Geist in die Ewigkeit ein. Er betritt mein Reich des Lichtes und der Seligkeit und schreitet nun auch ständig zur Höhe, weil der Grad der Vollkommenheit keine Begrenzung kennt, weil das Streben zu mir niemals aufhört und doch unsäglich beseligt. Versagt der Mensch auf Erden in seiner letzten Willensprobe, so ist dennoch sein Erdendasein beendet mit seinem Leibestode. Er geht in das jenseitige Reich ein, findet jedoch keinen Eingang in lichtvolle Sphären. Er weilet in der Finsternis oder in der Dämmerung, je nach dem Reifegrad der Seele, aber immer entsprechend seinem Lebenswandel, den der Mensch auf Erden geführt hat. Und nun also muss die Seele die Folgen tragen. Es kann ihr keine Glückseligkeit gewährt werden, weil das Gesetz ewiger Ordnung auch Gerechtigkeit fordert. Die Seelen, die ohne jegliches Licht sind, bewegen sich zumeist noch in Erdsphären. Sie sind oft noch erdgebunden, sodass sie sich an Menschen anklammern und diese nun zu bestimmen suchen, ganz nach ihrem Willen und ihren Anschauungen zu handeln, sodass sie oft das eigentliche Wesen des Menschen, dessen Seele zurückdrängen, also selbst Besitz ergreifen von der Form und nun gewissermaßen ein zweites Leben führen auf der Erde, ohne jegliche Berechtigung. Und die eigentliche Seele des Menschen hat keine Kraft, sich durchzusetzen und diesen Ungeist aus sich zu vertreiben. Der Mensch wird geplagt von Leiden und Schmerzen aller Art, die jener Ungeist über ihn bringt, bis es dieser Seele gelingt, eine starke Bindung mit mir herzustellen, die es mir dann ermöglicht, den Ungeist auszutreiben, der nun auch erkennt, dass er nicht mehr auf Erden lebt. Solchen erdgebundenen Seelen nun eine nochmalige Rückkehr zur Erde zu gestatten, würde nur das sichere erneute Versagen zur Folge haben, da diese Seelen ohne jegliche Rückerinnerung und doch wieder im Besitz des freien Willens zur Erde kämen. Eine solche Rückverkörperung dürfet ihr Menschen also niemals annehmen. Ihr dürfet auch nicht an eine Rückversetzung der Seele zur Erde glauben zum Zwecke ihrer Vollendung, wenn sie auf Erden versagte oder den Grad der Vollendung nicht erreichte und ihn nun zu erreichen glaubt. Bedenket ihr Menschen, dass mein Gnadenmaß unbegrenzt ist, das ich euch zur Verfügung stelle. Bedenket auch, dass ich für euch das Erlösungswerk vollbracht habe, dass es einer jeden Seele möglich ist, erlöst von dieser Erde zu scheiden, und dass dann eine solche Seele wahrlich noch im Jenseits zur Höhe steigen und unermesslich selig werden kann. Es wird nun zwar auch der freie Wille jeder Seele im geistigen Reich beachtet und verlangt die Seele nun zurück zur Erde, dann wird ihr das Verlangen erfüllt. Aber sie nimmt ein großes Risiko auf sich, dass sie auch zurücksinken kann zur Tiefe, weil wieder der freie Wille im Erdenleben bestimmend ist. Eine Seele aber, die nur einen ganz kleinen Lichtschimmer aufweisen kann, erkennt die Ausreifungsmöglichkeiten im Jenseits und sie wehrt sich dagegen, nochmals einen Fleischleib zu tragen. Und einer völlig lichtlosen Seele wird niemals eine Rückkehr zur Erde gestattet, denn sie muss erst eine Sinnesänderung bezeugen und dann ist sie selbst auch nicht mehr bereit, den erneuten Gang über die Erde zu gehen. Doch in der Endzeit sind Fälle von Wiederverkörperung zugelassen, die jedoch ihre besondere Begründung haben. Einmal zum Zwecke einer Mission, wo sich Lichtwesen zur Erde begeben, der großen geistigen Not wegen, deren Verkörperung aber nicht in den Menschen den Glauben aufkommen lassen darf, dass eine jede Seele zurückkehrt zur Erde, zwecks höherer Reife. Doch es gibt auch Seelen, die, so wie ihnen ein kleiner Schimmer der Erkenntnis leuchtet, ihre große Schuld erkennen, die sie im Erdenleben auf sich geladen haben. Einzelfälle, die große Sühne fordern, die zwar auch im Jenseits abgetragen werden könnte, die aber jene Seelen zu der großen Bitte veranlasst, auf Erden diese Schuld abtragen zu dürfen und die auch bereit sind, zugleich eine dienende Mission zu erfüllen. Doch es dürfen niemals solche Fälle verallgemeinert werden, weil dies eine große Irreführung ist, die sich nur zum Unheil der Menschen auswirken kann. Und diese Seelen werden auch ungewöhnliche Leidensschicksale auf sich nehmen müssen, die oft die Mitmenschen an meiner Liebe zweifeln lassen könnten, die aber eben in der großen Schuld jener Seelen zu erklären sind, die eigentliche Begründung deren Erdenlebens ist. Der tiefe, lebendige Glaube an Jesus Christus und sein Erlösungswerk ist Garantie dafür, dass jegliche Schuld durch sein Blut getilgt ist. Jene Seelen aber fanden nicht die Erlösung durch Jesus Christus in ihrem Erdenleben und nahmen daher die große Schuld mit hinüber in das geistige Reich. Doch um jenen erneuten Erdengang gehen zu dürfen, muss die Seele schon zu einem bestimmten Lichtgrad gekommen sein. Sie muss den Weg zu Jesus Christus im Jenseits gefunden haben, sie muss Vergebung dieser Schuld erbeten und dann in völlig freiem Willen zu dem Sühnewerk sich entschlossen und diesen von mir erbeten haben, ansonsten ihr eine Rückkehr zur Erde verweigert wird. Immer sage ich, dass die Lehre einer Wiederverkörperung eine Irrlehre ist, wenn sie angewendet wird auf alle Menschen, die unvollkommen von dieser Erde abgeschieden sind. Und immer habe ich von besonderen Begründungen gesprochen, die eine solche Rückverkörperung rechtfertigen. Die Gnade meiner Liebe nicht angenommen oder ausgewertet zu haben, ist eine erneute Versündigung gegen meine Liebe. Und diese Sünde könnet ihr nicht beliebig mit einer nochmaligen Rückkehr zur Erde abtun. Ihr habt die Möglichkeit, durch Jesu Blut euch reinzuwaschen von aller Schuld, solange ihr auf Erden weilet. Und meine Liebe zu euch tut wahrlich alles, um euch zur Vollendung zu verhelfen. Und diese Liebe dürfet ihr nicht zurückweisen, ansonsten euch im Jenseits ein qualvolles Los erwartet, wie es meine Gerechtigkeit verlangt, selbst wenn meine Liebe übergroß ist und euch auch dann noch helfen wird, dass ihr einmal zum Licht gelanget. Denn auch meine Liebe kann nur im Rahmen göttlicher Ordnung wirken. Amen.